Brausen von dem rauen Winde. Das Brausen von dem rauen Winde macht, dass wir volle Ehren finden. Das Brausen von den rauen Winden macht, dass wir volle Ehren finden. Das Brausen von den rauen Winden, das Brausen von den rauen Winden macht, dass wir volle Ehren finden. Macht, dass wir volle Ehren finden. Das Brausen von den rauen Winden macht, dass wir volle Ehren finden. Des Kreuzes ungestüm schafft bei den Christen Frucht. Des Kreuzes ungestüm schafft bei den Christen Frucht. Des Kreuzes ungestüm schafft bei den Christen Frucht. Nun lasst uns alle unser Leben dem weisen Herrscher ganz ergeben. Küsst seines Sohnes Hand, verehrt die treue Zucht. Küsst seines Sohnes Hand, verehrt die treue Zucht. Das Brausen von den rauen Winden. Das Brausen von den rauen Winden macht, dass wir volle Ehren finden. Das Brausen von den rauen Winden macht, dass wir volle Ehren finden. Das Brausen von den rauen Winden, das Brausen von den rauen Winden macht, dass wir volle Ehren finden. Macht, dass wir volle Ehren finden. Das Brausen von den rauen Winden macht, dass wir volle Ehren finden.